Obama-Besuche sind in Deutschland offenbar Auslöser von Eifersüchteleien und politischem Hickhack. Der amerikanische Präsident wird nach dem politischen Gespräch mit Angela Merkel im grünen Gewölbe des Dresdner Schlosses keine Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch mit Frank-Walter Steinmeier haben, der, wie Millionen Menschen weltweit, bekennender Obama-Fan ist. Anfang Mai ging der deutsche Außenminister mit SPD-Parteibuch noch ganz optimistisch von einer Begegnung mit Obama in Deutschland aus, ähnlich wie er sie am 24. Juli vorigen Jahres noch genoss. Ich bin froh, dass Präsident Obama auf seiner Europareise, die ihn in die Normandie führt, auch Deutschland besucht. Ich gehe davon aus, dass es Gelegenheit geben wird, ihn zu treffen. Auch für mich. Steinmeier wähnte sich wohl eine Zeit lang im Vorteil. Hatte er doch den Wunsch des damaligen Präsidentschaftskandidaten Obama, am Brandenburger Tor zu sprechen, anders als die Kanzlerin, sofort unterstützt. Finanzkrise und Krisengipfel wiederum gaben Angela Merkel die Gelegenheit, den Chef des Weißen Hauses kennenzulernen und, noch wichtiger, mit ihm zusammen Entscheidungen von globaler Tragweite zu treffen. Ihre Begegnungen haben Spuren hinterlassen, die Regierungssprecher Wilhelm so beschreibt. Das Verhältnis der Bundeskanzlerin zu Barack Obama ist gut. Es ist herzlich. Es ist noch deutlich intensiver geworden in den 5 Tagen Anfang April. Wenn etwas so knapp vorhanden ist wie Obamas Zeit, wird jedes noch so kleine Signal gedreht, gewendet und interpretiert. Der erst eingeplante, dann gestrichene und nun wieder ins Programm aufgenommene Besuch der Dresdner Frauenkirche, dem Symbol der Zerstörung in der Bombennacht vom 13. Februar 1945, dient der Kanzlerin als Indiz dafür, dass jegliche Missstimmung Schnee von vorgestern ist, nach dem Streit um Brandenburger Tor oder Siegessäule als Redeort für Obama. In dessen Team mühte man sich wiederum, die Deutschlandvisite als vorwiegend von privaten Gründen inspiriert darzustellen, weil Obamas Großonkel an der Befreiung von Auschwitz, wie er fälschlicherweise anfangs sagte, tatsächlich aber in Ohrdruf bei Buchenwald beteiligt war. Die Zuhörer seiner mit Spannung erwarteten Rede gestern in Kairo ließ er wissen, was mit Juden im Dritten Reich geschehen war, als er über Amerikas enge Bande zu Israel sprach und vor Hass religiöser und überhaupt jeglicher Art warnte. Tomorrow I will visit Buchenwald. Buchenwald war Teil eines Netzwerkes von Lagern, in dem Juden versklavt, gefoltert, erschossen und vergast wurden. Mehr als 6 Millionen Juden sind getötet worden. Das war mehr als die gesamte jüdische Bevölkerung in Israel heute. Gespannt wird erwartet, wie die Kanzlerin auf Obamas unmissverständliche Forderung an Israel reagiert, jeglichen Siedlungsausbau zu unterlassen. Die CDU-Chefin hatte sich weder im Libanon-Krieg noch während der Gaza-Bombardierungen kritisch der Regierung in Jerusalem gegenüber geäußert. Auch zur Ankündigung Obamas, das US-Militärgefängnis Guantanamo bis Anfang nächsten Jahres zu schließen, die er gestern wiederholte, schwieg sie bisher. I have unequivocally prohibited the use of torture by the United States. And I have ordered the prison at Guantanamo Bay closed by early next year. Vielleicht äußert sie sich heute zu den sich für Deutschland ergebenden Aufgaben aus der Schließung des Lagers, die sie selbst kurz nach ihrem eigenen Amtsantritt bei der Bush-Regierung angemahnt hatte. Die Ostdeutsche verkneift sich tunlichst jede Unmutsäußerung über Obama, auch wenn der Berlin erneut meidet, dieses Mal angeblich wegen des deutschen Wahlkampfes. Offiziell freut sie sich über dessen Wahrnehmung der ostdeutschen Kunstmetropole Dresden als Ort der Zerstörung und gleichzeitig Symbol des Wiederaufbaus, sowie Buchenwald als Mahnmal deutscher Vergangenheit. Vizekanzler Steinmeier hätte bei Obamas Besuch in Dresden durchaus dabei sein können, zum Beispiel bei der Runde im sogenannten erweiterten Kreis, wie Regierungssprecher Wilhelm erklärt. Der erweiterte Kreis wäre die Möglichkeit gewesen, auch für den Außenminister mit dabei zu sein. Allein der SPD-Kanzlerkandidat schickt seinen Botschafter in den USA, Klaus Schariot, und verzichtet, Obama nach seiner großen Rede in Kairo selbst zu sprechen. Warum, ließ er nicht mitteilen.